Olympia 1936. Auf dem Schützenfest, für das ich das Bild gemalt hatte, nahm ich im Frühjahr 1936 am Schießwettbewerb teil. Ich wurde drittbester Schlesier in der Jugendkonkurrenz und dafür gab es eine kleine Bronzemedaille mit dem offiziellen Olympialogo und der Aufschrift »Wir rufen die Jugend der Welt, Berlin 1936«. Außerdem ein Diplom und eine Freikarte für den Eröffnungstag der Olympischen Spiele in Berlin. Und da stand ich, der Junge vom Dorf, am 1. August 1936 mit meiner Tante Sophia, die in Berlin lebte, im Gedränge vor dem Reichssportfeld. Die Stimmung, die Menschenmassen, die Inszenierung, es war gewaltig. Der Auftritt Hitlers aber machte am meisten Eindruck auf mich. Der Zufall wollte es, dass meine Tante und ich just in dem Augenblick ganz nah an der Durchfahrt für die Ehrengäste standen, als er, die von der Reichskanzlei aus durch Berlin ziehende Triumphfahrt der Offiziellen und Ehrengäste anführend, dort eintraf. Hitler stand in der offenen Limousine und grüßte in die Menge, umrahmt von Angehörigen seines persönlichen Begleitkommandos, welche in ihren schwarzen Uniformen mit weißen Koppeln das Bild perfekt abrundeten. Die Menschen gerieten schier außer sich. Alles blickte nun in eine Richtung. Sämtliche Augenpaare waren auf diesen Mann gerichtet. Keine 10 Meter vor uns hielt die Limousine an. Die Männer vom Begleitkommando sprangen, noch ehe der Wagen ganz zum Stehen kam, elegant von den Trittbrettern und mussten sich mit ihrem ganzen Gewicht den herandrängenden Menschenmassen entgegenwerfen. Die Leute schoben und schubsten. Wer es schaffte, vorzulaufen, klammerte sich wie ein Ertrinkender an den Wagen und musste regelrecht weggezerrt werden. Alles jubelte und schrie. Es war ohrenbetäubend. Ich wurde von der ganzen Stimmung völlig mitgerissen. Irgendwann schossen mir die Tränen in die Augen. »Was ist denn mit dir los?« fragte meine Tante. Ich träumte, sah mich in einer dieser schmucken Uniformen auf dem Trittbrett des Wagens stehen, als Mitglied des Begleitkommandos. »Mensch, das waren doch ganz normale Soldaten. Was hatten die für ein Glück?« Dass meine Träumerei eines Tages Wirklichkeit werden sollte, kein Gedanke. Meine Eintrittskarte hätte es mir erlaubt, noch weiter ins Olympiastadion vorzudringen, aber ich nutzte sie nicht. Nachdem ich den Einzug von Hitler so hautnah erlebt hatte, war ich so übervoll von Eindrücken, dass ich nur noch nach Hause wollte. »So ein Spektakel!« Etwas Vergleichbares habe ich nie wieder erlebt. Berlin versank in einem Fahnenmeer. Auf den Straßen war kaum ein Durchkommen. Noch Tage und Wochen nach diesem Ereignis war ich ganz ergriffen, wenn ich daran zurückdachte. Den Nazis und ihrer Politik hatte der mich so überwältigende Auftritt Hitlers aber nicht näher gebracht. Was die wollten, wohin sich unser Land bewegte, wer welche Funktion innerhalb des Regimes innehatte, man sprach darüber, aber ich habe mich nie an diesen Diskussionen beteiligt. Ich interessierte mich für meine Arbeit und daneben nur für Sport. Am liebsten spielte ich Fußball, was mein Lehrmeister gar nicht gern sah, denn er hatte Angst, dass ich mich verletzte. Nachdem er aber einmal bei einem Spiel zugeschaut hatte, ließ er mich gewähren. Er war anscheinend ein bisschen stolz auf seinen Lehrling, denn im Gegensatz zu seinem Sohn war ich ein recht begabter Fußballer. Im Dezember 1936 war meine Lehrzeit vorbei. Mein Gesellenstück, eine Werbung für ein Reiseunternehmen, beendete ich nie. Denn kaum hatte ich damit angefangen, winkte mein Lehrherr schon ab. »Da kommen die anderen sowieso nicht mit, Rochus.« Meine praktische Prüfungsarbeit wurde mir also erlassen. Ich erhielt nur die besten Noten. Nach einiger Zeit als Malergeselle in Hoyerswerda nahm mich einer der älteren Kollegen bei Schüler und Model, der aus Hornberg im Schwarzwald stammende Kunstmalermeister Schweitzer, mit in seine Heimatstadt. Dort wollte er sich selbstständig machen. Schweitzer erhoffte sich Aufträge im Rahmen des Programms »Deutschland soll schöner werden«, bei dem es staatliche Zuschüsse von bis zu 45% gab. Ich fertigte also für die öffentlichen Gebäude in Städten wie Hornberg, Triberg und Hausach Entwürfe an, jeweils 3 Stück, und es klappte tatsächlich mit den öffentlichen Aufträgen. Wir malten auch wieder Reklameschilder, unter anderem für eine wichtige Ausstellung in Brüssel. 95 Pfennig verdiente ich in der Stunde. Ich fand im Schwarzwald schnell Anschluss und in meiner Freizeit war ich meistens mit 3, 4 Gleichaltrigen zusammen. Einer von ihnen war technischer Zeichner in einem Nachbarsbetrieb. Häufig gingen wir in einen Bauerngasthof, in dem es herrlichen Schwarzwälder Schinken gab. Mit einem dünnen, sehr scharfen Messer wurden die hauchfeinen Scheiben vor unseren Augen von dem riesigen Schinken abgeschnitten und wir ließen sie uns mit Schwarzbrot und Senf schmecken. Manchmal gingen wir zum Tanzen oder ins Freibad. Dort lernte ich die 2 Töchter eines Mehlhändlers kennen und versuchte sie mit meinem Mandolinenspiel zu beeindrucken. Eine der beiden Schwestern wurde meine erste Freundin. Besonders gern fuhr ich mit den Freunden an den Wochenenden zum Bodensee, nach Überlingen. Mandoline und Badehosen wurden eingepackt und dann ging es los. An diese Zeit habe ich meine schönsten Jugenderinnerungen. Natürlich trieben wir allerlei Unfug, wir jungen Burschen konnten zum ersten Mal frei und ohne Aufsicht durch die Welt ziehen, das musste ausgenutzt werden. Einmal gerieten wir in Überlingen an einen defekten Zigarettenautomaten. Der wollte gar nicht mehr aufhören, Zigaretten auszuspucken. »Lass bloß was drin«, ermahnte ich meinen Freund, der sich hocherfreut die Taschen vollstopfte. Wir alle hatten keine Ahnung, dass für unsere Generation diese unbeschwerte Zeit und für so viele sogar das ganze Leben schon bald jäh enden würden.